With the 24th selection in the 2005 NFL Draft, the Green Bay Packers select Aaron Rodgers, quarterback from California. The final snap of Super Bowl 45. The Green Bay Packers have won the Super Bowl. The Lombardi Trophy is coming home. So, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge vom Packers Talk Germany. Diesmal mit der Off-Season Edition. Heute dabei haben wir den Alex. Salü. Und der Johannes ist heute mit dabei vom Randbreitenverlag. Salü. Und natürlich auch ich selbst, der Nick, bin heute wieder mit am Start. Als Thema haben wir, wie gesagt, die Off-Season Edition. Wir wollen ein bisschen drüber quatschen, was kann man in der Off-Season machen, was gibt's von der NFL im Auge zu behalten, aber auch, wie kann man so ein bisschen sich die Offseason vertreiben, was kann man machen, um nicht in das Offseason-Fieber zu geraten und keinen Bezug mehr zum Football zu haben. Und da bleibt natürlich so als allererstes hängen so die Idee, ja, man kann sich ein bisschen belesen, man kann schauen, was gibt's an Informationen zur NFL und wer wäre da besser als Gast oder Gesprächspartner geeignet als der Johannes, der den Randbreitenverlag führt. So ist es, genau. Soll ich ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, was sich hinter dem Namen verbirgt? Genau, erzähl doch einfach mal, was ist der Randbreitenverlag so? Genau, also der Randbreitenverlag ist tatsächlich ein Kleinverlag, wie man das innerhalb der Branche nennt. Ein Verlag, der sich dem Nischenthema Sport zuwidmet. Ich möchte jetzt aber nicht, wie es das auch schon mal bei größeren und anderen Verlagen gibt, Bildbände von der Fußball-WM 74 sich neu auflegen oder die Bio von Philipp Lahm rausbringen, sondern, und darauf soll der Name auch bereits ein bisschen hindeuten, Themen, eine Plattform bieten, die sich eher so ein bisschen am Randbereich der medialen Aufmerksamkeit abspielen, also die Randsportarten zum Teil abdecken, wie es jetzt klassischerweise in Deutschland tatsächlich Football noch ist, auch wenn das gerade ungemein, was mich freut, auf dem aufsteigenden Ast ist, dank Ran NFL. Aber eben auch andere Sportarten abdecken und das dann eben auch in einer vollen Bandbreite. Also Randsportarten in einer großen Bandbreite, so setzte sich dann der Randbreitenverlag für seinen Namen zusammen. Ja, wunderbar. Du hast jetzt einige Autoren schon am Start, die relativ bekannt sind in der Football-Szene in Deutschland. Ich sehe da Nils Müller bei dir im Portfolio oder auch den Kutsche von Footballerei. Und den Roman Motzkus von Ran NFL. Wie kamst du an diese Leute? Tatsächlich fing alles an mit Roman Motzkus und, da muss ich einfach einen Schritt weiter zurückgehen, tatsächlich mit Hashtag Ran NFL. Ich bin per Zufall, weil ich bei Twitter im Privaten auch sehr viel unterwegs bin bei Twitter, das war jetzt ein schöner Satz, bin ich quasi in so eine Filterblase gekommen mit teilweise relativ bekannten Twitter-Usern, mit dem Arbeitskollegen, mit dem Lippokrates, den Ghost 7, den Icke-Kritiker und. Und irgendwann fanden wir uns dann quasi wieder in einer Fantasy-Football-Liga, die aufgestellt wurde. Und damit man sich da dann besser netzwerken kann, damit man abstimmen kann, wann man denn was macht, hat der Arbeitskollege dann eine Direktnachrichtengruppe aufgelegt und in der fand sich dann letzten Endes auch Roman Motzkus wieder, was ganz interessant war, weil man einfach zwischendurch immer mal was hörte. Man konnte fernab vom eigentlichen Sinn dieser Gruppe, dem Fantasy-Football, einfach wirklich über den Football, Gott und die Welt reden und konnte halt eben auch durchaus auf Reaktionen, die man bei Twitter gelesen hat im öffentlichen Raum, die dann an Roman Motzkus gerichtet waren oder wo Leute fragten, warum ist er jetzt bekannt, was hat er gemacht, ihn halt auch drauf ansprechen. Und irgendwann häuften sich mal an einem Abend die Fragen, dass es doch eigentlich heutzutage echt spannend wäre, wenn er jetzt mal ein Buch rausbringt über seine Karriere. Und da kam dann quasi ich gedanklich ins Spiel. Was ich noch erwähnen muss, ist, ich habe zu deutlich jüngeren Jahren noch eine ganz klassische Buchhandelsausbildung genossen. Also kann euch tatsächlich sehr viel über die Buchbranche, über Buchbindung, über den Vertrieb erzählen. Und selbst wenn ich jetzt nach meiner Ausbildung kaum einen Tag mehr dann im Buchhandel gearbeitet habe, ist halt manches an Wissen tatsächlich noch hängen geblieben. Und irgendwann habe ich dann Roman gesagt, also du kannst als Freelancer tatsächlich, wenn du ein Buch rausbringst und es halt im Eigenverlag machst mit einem überschaubaren Aufwand, das machen, dass es sich auch finanziell lohnt. Wenn du halt irgendwie Tipps oder Infos brauchst, was Vertrieb angeht beispielsweise, dann lass uns drüber sprechen. Und Roman Motzkus erzählt die Geschichte ja auch tatsächlich immer relativ treuherzig, dass er dann während der Saison immer sagte, ich habe da jetzt keine Zeit drüber, aber lass uns da gerne nochmal gegen Ende der Saison und in der Offseason drüber sprechen. Ich habe mir dann meine Gedanken gemacht, um halt dem Gespräch mit Roman auch kompetent entgegensehen zu können. Und irgendwann machte es bei mir Klick. Ich merkte, dass es wie die Footballerei, wie die Backfield Boys eben sehr viele sportenthusiastische Formate gibt, die ja alle ihre Hörer und ihre Existenzbegründung gefunden haben. Dasselbe gibt es für Motorsport, für Basketball. Ich werde euch nicht erzählen müssen, was alles im Bereich des klassischen Footballs unterwegs ist. Und habe dann irgendwann gedacht, wenn du das Ganze quasi unter einem Dach bündeln kannst, also quasi die Randbereiche dann doch irgendwo zusammenführst, kann sich das gegenseitig unglaublich befruchten. Also dass eben der eine, der sich für Volleyball interessiert, was ja schon fast wieder exotisch wird in Deutschland, ist vielleicht gleichzeitig auch interessiert an Basketball. Jemand, der sich hinsetzt und ein Footballbuch liest, hat vielleicht eine Affinität zum Surfen, einfach weil er da schon die Offenheit da ist, sich mit Sachen, die nicht Fußball heißen, auseinanderzusetzen oder Formel 1. Und zum anderen, wenn du die Leute ansprichst und so Formate wie eure haben ja quasi Hörer, die einer gewissen Nische direkt zuzuordnen sind, dann kannst du, glaube ich, auch kleineren, unbekannteren Autoren oder Themen eine Plattform bieten, in denen du die Leute da ansprichst, wo sie sind. Und so ist ja auch das Werbekonzept, das ich mit meinem Verlag verfolge, dass wir eben auf Facebook und auf Twitter unter den Hashtags und den Gruppierungen, die es gibt, eben die Leute ansprechen und sagen, hallo, wir haben da ein Produkt, vielleicht ist das für dich ganz interessant. Das habe ich durchgerechnet, dass es eben zu einem Format auch, zu einem Konzept passen kann, wo ich sagen muss, die Autoren haben einen Nutzen daran, dass sie eben es nicht komplett auf eigene Rechnung machen, sondern jemanden mit reinholen und was muss ich denn umsetzen, damit das relativ kurzfristig eben auch für mich ein lohnenswerter Faktor wird. Habe dann eben Roman versucht davon zu überzeugen, zu sagen, hey, wenn wir jetzt quasi das anleiern, können wir damit eine größere Sache starten und eben auch anderen Themenbereichen wirklich eine Chance einräumen. Da musste ich tatsächlich bei Roman auch nicht viel werben. Haben wir gesagt, haben wir einen Vertrag tatsächlich nach einigen Besprechungen dann aufgesetzt. Und nachdem ich quasi Roman safe hatte, bin ich an das Entwickeln der Corporate Identity gegangen und bin sofort, und das macht noch heute einen Großteil meiner Arbeit aus, auch in die Akquise eingestiegen. Bislang melden sich natürlich nicht die allermeisten Leute, die irgendwie eine Geschichte zu erzählen haben, bei mir, sondern ich gehe auf sie zu. Und so bin ich dann bei Kutsche angelandet über einen gemeinsamen Freund. So bin ich dann an Nils Müller herangegangen und bin eben mit vielen anderen Leuten auch noch in Kontakt. Okay, du hattest jetzt eben quasi schon angesprochen, worauf ich noch weiter hinaus wollte. Und zwar gibt es aktuell von euch drei Bücher. Das ist einmal, wo schon breit diskutiert, Romo 83, ein deutsches Footballleben von Roman Motzkus natürlich, wo er über sein Leben als GFL und NFL Europe Spieler, also beziehungsweise NFL Europe hat er ja nicht wirklich gespielt, aber GFL Spieler berichtet und auch seine Zeit, die er danach noch so im Football hatte. Dann gibt's genau. NFL Boulevard von Kutsche von der Footballerei. Da erzählt er so ein bisschen Klatsch und Tratsch, das, was Alex so bei den Packers hier macht, erzählt Kutsche quasi so über die NFL. Ja. Und natürlich dann noch als drittes noch von Nils Müller, das College Football 101, wo er einfach so erzählt, was macht den College Football aus und was ist so spannend und interessant am College Football im Vergleich zur NFL. Weißt, was kannst du uns denn anteasern, was gibt's denn noch so in nächster Zeit? Allgemein vom Verlag, aber vor allem vielleicht auch in Richtung Football, was da interessant sein könnte. Ja, also ich bin gerade ganz konkret in Gesprächen, teilweise auch schon in Planung zu weiteren Football-Titeln. Kann da aber tatsächlich noch nichts sagen, weil es eben noch nicht so weit ist, dass ich euch sagen könnte, wann es denn kommt. Was kommen wird in unmittelbarer Zukunft, ist zum einen ein Buch über Kitesurfen. Das ist jetzt vielleicht doch etwas exotischer wieder. und würde jetzt nicht so die Masse ansprechen. Das Schöne daran ist, es ist nicht nur Kitesurfen, sondern es ist von einem nicht ganz unbekannten Comedian, dessen Herzensangelegenheit einfach das Kitesurfen ist. Und er beschreibt quasi, wie er da reingerutscht ist, verbindet das halt eben mit weiteren Anekdoten. Aber, und das ist auch so ein Stück weit der Anspruch, den das Ganze immer bei Büchern von mir haben soll, er vermittelt eben auch durchaus Fachwissen oder eben Bezüge, die man wissen muss, wenn man sich irgendwie mit Kitesurfen auseinandersetzt. Ich habe jetzt eben das Vergnügen, tatsächlich das Buch jetzt natürlich schon zu kennen und muss sagen, selbst wenn ich jetzt noch ein viertes Mal Korrektur lese, ich lache an manchen Stellen Tränen. Ich glaube, das wird ein schönes Geschenk sein. Ich glaube, das wird eher für ihn auf seinen Comedy-Touren eben eine schöne Sache sein. Und ich glaube, Leute, die eben Kitesurfen oder normal surfen, werden sich da an ganz vielen Sachen wiederfinden und eben auch ihren Spaß und ihre Freude haben. Das andere, und da sind wir jetzt auch im Begriff der Finalisierung, ist was zum Thema Ostfußball. Jetzt haben wir drei ja vorhin im Vorgespräch schon abgecheckt, wir kommen alle irgendwie relativ im Westen. Ich glaube, wir können uns zum Teil gar nicht vorstellen oder haben keinen Eindruck davon, was gerade bei den jungen Leuten für eine Fußballkultur gelebt wird, bei den ganzen Vereinen, die früher mal groß waren oder zu einer Zeit eben groß waren, als sie selbst noch gar nicht lebten oder gerade noch die Windel vollgehauen haben. Das wird, glaube ich, ganz spannend. Ich glaube, das wird den Randbreitenverlag auch nochmal einen deutlichen Bekanntheitssprung nach vorne machen lassen. War natürlich mit den Football-Titeln jetzt schon ein unglaublich guter Start. Mit Gesichtern wie Roman und eben Kutsche, die ja beide ihre regelmäßigen Formate mit sehr vielen Zuschauern haben, war das sehr glücklich. Da bin ich auch sehr dankbar und ich glaube, die selbst sind da auch ganz zufrieden mit. Und sowas Ähnliches erhoffe ich mir eben mit diesem Fußballtitel, der im Frühling, Frühsommer dann erscheinen wird auch. Ja, das klingt doch schon mal sehr interessant. Dann kommen wir doch mal einfach zum Football selber bei dir. Du sagtest ja schon, dass du auch in einer Footballgruppe bist und dich auch in der Community ein bisschen engagierst und mitmachst. Dein Team, welches? Ja, wie im normalen Fußball habe ich es beim Football auch nicht so mit den Erfolgsteams. Also mein Herz gehört jetzt seit anderthalb Jahren mit sehr großer Verbindlichkeit den Cleveland Browns. Tatsächlich auch so weit, dass ich wunderbare Bilder auf Facebook und Twitter posten könnte, wenn ich wollte, wo ich dann mit meinem Browns-Football in der Hand auf dem Sofa sitze und mein Browns-T-Shirt trage, also auch so ein bisschen Fangear. Ich krieg demnächst von jemandem noch so eine Browns-Flagge geschenkt, wie sie es beim letzten London-Game dann eben auch unter den Fans verteilt haben. Ich bin da in die Browns reingerutscht. Ja, das ist ja schon mal nicht, tut ja kein weh. Ja. Nee, ich glaube auch, das macht mich sehr sympathisch. Der Einzige, dem es weh tut, ist wahrscheinlich Johannes selbst. Mein Beileid dafür. Ach, weißt du, auch Not und Elend braucht irgendwelche. Natürlich, also Football ist ja auch ein ziemlich wechselhaftes Geschäft. Wer weiß, vielleicht ist die Browns in 3 Jahren dann das nächste Big Thing. Ja. Ich glaube nicht, aber es wäre natürlich wünschenswert. Also ich glaube, da wird sich jetzt gerade in Hinsicht darauf, dass der Trainer immer noch derselbe ist, kein großer Wandel einstellen, unmittelbar. Wobei man ja trotzdem, um jetzt so ein bisschen mal auf den Draft zu schauen, sagen muss, sie haben echt viele Picks dieses Jahr, sie haben sehr viele Picks nächstes Jahr und da ist definitiv auf jeden Fall Potenzial da. Was man aus dem Potenzial macht, muss man dann ist dann natürlich wieder was anderes. Aber zumindest Potenzial dafür, dass die Browns ein bisschen stärker werden und in mittelferner Zukunft auch wieder so ein bisschen auf die Playoffs angreifen können, ist zumindest da. Die Draft ist natürlich unglaublich spannend und man kann sich da auch immer viel erhoffen. Also ich bin ganz ehrlich, ich frage mich eigentlich, ich habe immer so meine Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Drafts, so wie er aufgezogen wird, aber es ist ja ganz zweifelsohne, dass wenn du am Anfang picken kannst und wir haben Pick 1 und Pick 8, ich bin mir gerade gar Pick nicht 4. sicher. 1 und 4. 1 und 4, ja. So. Da kann man sich natürlich schon Spieler raussuchen, die sich von dem, was sie im College gezeigt haben, abheben von dem, was dann irgendwie an Pick 100 kommt. Da sollte theoretisch eben wirklich ein Qualitätsunterschied da sein. Aber ob man es schafft, das tatsächlich dann eben auch am laufen zu lassen oder den Leuten nicht ihren Esprit zu nehmen. Wenn ich jetzt an so einen Corey Coleman denke, der gedraftet wurde, der unglaublich gut anfing und jetzt dann ja auch, abgesehen von den Verletzungen, die er hatte, irgendwie völlig in der Versenkung vertaucht, untergetaucht ist, oder ein Crowell. Ich glaube, man holt sich da echt immer gute Spieler, so wie jetzt auch den Kaiser oder den Kessler im Jahr zuvor. Aber dieser Trainer schafft es, die Jungs auch echt zu demoralisieren und zumindest nicht weiterzuentwickeln. Und die Draftpicks sind super, das wird Spaß machen. Und ich glaube, wir werden also einige Teams auch ärgern können, weil wir ja dann eben Spieler holen, wo sie auch gern Zuschlag hätten. Aber das erstmal einbauen, das möchte ich sehen. Also, und außerdem muss man sagen, also letztes Jahr wart ihr ja auch nicht so scheiße, wie das im Prinzip nachher auf dem Papier dasteht, weil wenn man sieht, dass teilweise die Spiele echt eng werden, ich erinnere an das Spiel gegen uns, gegen die Packers, das war ja wirklich nicht gerade ein Kantersieg für uns. Nee, ich glaube tatsächlich, da hast du recht, also gerade in der ersten Hälfte der Saison, wenn ich das jetzt richtig erinnere, war es ja oft so, dass wir tatsächlich geführt haben über weite Strecken, dass es am Ende irgendwie echt knapp war. Irgendwann driftet es dann, glaube ich, doch in eine deutlich traurigere Situation ab. Aber ja, du hast recht. Also die letzte Saison war irgendwie nicht annähernd so schlecht wie die Saison noch davor. Unterm Strich war sie eben nicht wirklich besser. Ja, also man muss ganz ehrlich sagen, also ihr habt zweimal in der Overtime verloren. Das ist einmal gegen uns. Unter Handley, okay. Aber gegen uns. Und gegen die Titans, die ja auch Playoff-Teilnehmer waren. Ich mache jetzt eine Strichliste, wie oft ihr mir heute noch sagt, dass wir gegen euch verloren. Ich bin bei 3. Na, wir müssen weiter, ja, Jungs. Wir sind ja beim Packers-Talk, da müssen wir ja auch die Packers mit reinbehalten. Wenn wir über die Cleveland Browns sprechen, dann ist natürlich das Spiel gegen die Packers Thema Nummer 1. Und die haben, glaube ich, gegen euch verloren, wenn ich das richtig verstehe. Ja, ich meine da sowas in Erinnerung zu haben. Also, wo wir gerade bei Packers sind und bei dem Team deiner Wahl, den Browns, ist ja die Frage, wie sieht ein Brown-Fan die Packers und was verbindest du mit den Packers? Tatsächlich grundsympathisch. Also das hat jetzt wenig mit Werbeblabla zu tun. Ich finde, dass das Produkt Green Bay Packers ist grundsympathisch. Erlebt das auch so in meiner Peer Group. Da gibt es viele Sympathisanten oder eben richtige Fans. Ich finde es nett, dass das Ganze irgendwie noch dem Dorf gehört. Ich finde es nett, dass das Ding jetzt nicht topmodern ist. So wie ich das mitkriege, ich bin jetzt zum Beispiel er ist jetzt kein Green Bay Packers Fan, aber ich lese das immer ganz deutlich. Ich bin ja mit dem Carsten von meiner NFL da auch gut bekannt, der mir da mal eben berichtet, dass sie eine sehr gute Hygiene innerhalb des Kaders haben. Rodgers ist natürlich super sympathisch, dass man jetzt irgendwie das Krümelmonster Lacey hat gehen lassen, habe ich jetzt nicht verstanden, aber der war ja auch irgendwie zumindest in der Außenwirkung sympathisch. Und ich muss auch sagen, ich würde jetzt nie zu denen gehören, die bei RAN NFL rummeckern, wenn wieder ein Green Bay Packers Spiel gezeigt wird, weil man es denen grundsätzlich immer gönnt. Und was ich eben auch echt sagen muss, ich gehörte zu denen, die echt mit euch mitleiden konnten, als dann euer Quarterback sich da verletzt hat. Also das tat einem dann auch schon als Außenstehender weh. Ja, wobei man ja sagen muss, also wenn ich mir jetzt die Saison von Eddie Lacy anschaue bei den Seahawks, 3 Games gestartet, insgesamt nur 9 gespielt und absolut keinen Touchdown gemacht, dann muss ich sagen, dadurch, dass wir ihn gehen lassen haben, haben wir eine extrem gute Entscheidung getroffen und mit unseren 2 Rookie-Runningbacks haben wir ja einen perfekten Ersatz für Lacy gefunden. War eigentlich eine extrem gute Entscheidung von Ted Thompson. Ja, auf dem Papier definitiv. Und vielleicht bin ich jetzt auch einfach wieder nicht ausreichend bei euch drin. Muss sagen, das ist so für mich einer der Charakterköpfe eures Teams. Also ich könnte jetzt gerade, ich muss echt nachdenken, neben Rodgers auch keinen anderen Spieler namentlich benennen. Also für mich war es immer Rodgers und Lacy, die da sind. Da ist dann irgendwo eine Identifikation verloren gegangen. Dass der bei den Seahawks nichts gerissen hat, darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber ich meine, wenn du von der ganzen Welt und von deinem eigenen Trainer gespottet wirst, dass die einzige Leistung, die du erst einmal abliefern musst, um aufs Feld zu dürfen, ist, nimm ab, Fetti, kann ich schon verstehen, dass dann die Grundstimmung irgendwie nicht mehr so gegeben ist. Ja, auf jeden Fall. Um mal so ein paar Namen hervorzurufen, Jordy Nelson dürfte wahrscheinlich eher bekannt sein. Ja, stimmt. Da waren T. Adams jetzt mit seinem großen Vertrag, Randall Cobb sind interessante Namen. Sowas zum Beispiel. Oder sehr bekannt natürlich Haha Clinton Dix. Den Namen ja, dürfte okay. jeder kennen. Ja. So einer der Zungensprecher wie Juju Smith-Schuster, aber es ist ja wieder ein anderes. Genau. Ja, ja, stimmt. Also ich muss auch sagen, ja, die Namen, die du jetzt sagst, da muss ich nicken. Aber, und das hat auch so ein bisschen mit meinem Verlasskonzept zu tun. Ich finde das spannend. Ich finde das auch super. Aber so wie die NFL mir schmecken, jemand, der sich da nicht in allen Feinheiten super auskennt, soll es halt eben auch für die Leser mit meinen Büchern sein. Also du kannst das Buch vom Kutsche kannst du jedem in der Hand drücken. Der wird gut unterhalten sein. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer es mir gesagt hat. Er sagte irgendwann, also ganz sympathisch, wenn man ehrlich ist, Kutsches Buch ist so ein bisschen Toilettenbuch. Ne? Du kannst da immer wunderbar kurz drin lesen, wenn du gerade mal eine Sitzung hast. Deine Gäste, die irgendwie da sind, können auch super drin schmökern. Ob es jetzt innerhalb des stillen Örtchens ist oder außerhalb, da kannst du jeden mitnehmen. Das ist ganz so schön. Ist es bei Football auch. Es ist bei Kutsches Buch, finde ich, ganz schön, das sind so viele kleine Sachen. Also es ist nicht so ein Buch, was man von Anfang bis Ende durchlesen muss und den Zusammenhang haben muss. Es sind viele schöne kleine Stories und kann man immer amüsiert drüber lachen, dann legt man es wieder weg. Und wenn man das nächste Mal wieder Lust hat, liest man sich die nächste Story durch und lacht wieder mal eine Runde drüber. Also es ist durchaus interessant und eine absolute Empfehlung von mir. Ja. für die Bezahlung über die Bezahlung für den Werbeblock. Nochmal, ne? Danke für die Blume. Aber es ist halt wirklich so, wie Nick es sagt. Und das freut mich. Und deswegen war für mich auch von Anfang an klar, dass das ein Buch sein wird, dass das gut funktioniert. Ja, dann haben wir ja schon viel über das Buch von Roman gesprochen. Was war so der Punkt, als du das Buch gelesen hast, wo du dachtest, das ist jetzt genau das, was ich bei mir rausbringen wollte? Tatsächlich, dass da, glaube ich, für sehr viele Leute eine Wissenslücke ist. Die Leute gucken auf die NFL, die Leute haben noch ganz viel die NFL Europe im Hinterkopf. Die, und ich meine das jetzt mit ganz großen Anführungszeichen, links und rechts, die Niederungen der GFL. Gerade heute, glaube ich, haben viele so nicht auf dem Schirm, es sei denn, sie spielen selbst oder haben jemanden im direkten Umfeld. Und wie es früher war, erst recht nicht. Und das Schöne bei Roman ist halt eben wirklich, dass er ganz unten angefangen hat, eben bei einer Neugründung eines Vereins, relativ planlos, relativ spontan reingekommen ist, dass er dann halt eben es geschafft hat, durch die Fähigkeiten, die er hat, und die sind ja, weiß Gott, nicht nur rein körperlich, dann eben auch einen unglaublich schnellen Aufstieg zu machen zu den Berlin Adlern, die dann seinerzeit tatsächlich irgendwie 2 Jahre vorher noch einen europäischen Pokal gewonnen haben, und dann bist du auf einmal da drin als junger Mann und Quereinsteiger. Dann, was es da manchmal für Rahmenbedingungen gibt, die halt eben fernab dessen sind, was man jetzt vielleicht von einem Dritte-Liga-Fußballspiel gewohnt ist. Also da gab es halt schon mal Plätze, die halt nicht bespielbar sind. Dann gibt es da Anreisen, die elendig lang sind. Dann wird er eingeladen zur Nationalmannschaft und findet sich dann in Behausungen wieder, die ja auch irgendwie grenzwertig sind. Da macht man sich keine Vorstellung. Auch nicht, was Training mitunter bedeutet, was man da für Mühen auf sich nimmt. Dann eben, und dafür kennt man ihn ja tatsächlich häufig primär, wie war denn sein Einstieg in die Medienlandschaft? Das ist auch, also so blöd es klingt, wir vermarkten das ja, was ja auch zutreffend ist, quasi als seine Spielerkarriere. Aber der Part, wie er da in die Medien gerutscht ist, ist auch für sich alleine super spannend. Genau, also es ist ja, der Titel ist ja nicht Roman Motzkus, ein deutsches GFL-Spielerleben, sondern ein deutsches Footballleben. Ja, der hat ja nach seinem Footballleben, seiner aktiven Spielerkarriere auch bei der NFL Europe was mit zu tun gehabt und natürlich auch seine Zeit bei RAN und wie er dazu gekommen ist, das findet sich ja auch in dem Buch wieder. Ja, also und ich muss es ja echt sagen, ich habe ja Roman recherchiert, einfach auch um zu wissen, was müsste denn beispielsweise in dem Buch drinstehen oder was hat er denn eben gemacht, und dann stehen da immer noch Sachen im Buch drin, die tatsächlich jetzt wichtig sind und aussagekräftig, die ich so im Internet nicht recherchieren konnte. Also welche Rolle Roman damals für den Aufbau und für die Entwicklung von Bernie Sanders gespielt hat, konnte ich jetzt so in keinem Zeitungsartikel, in keinem Huddle oder Blog-Eintrag, und es gibt ja von damals schon Fanforen, die es im Internet gab, so nicht recherchieren. Also man erfährt da tatsächlich viel Neues. Und wie er zu RAN kam, also du hast es ja offensichtlich auch gelesen, Nick, ist ja wirklich schon sehr lustig, sehr interessant. Ja, ich kann stolz behaupten, also, ich habe alle eure drei Bücher schon durch. Also ich habe Motzkus noch spielen sehen gegen die Düsseldorf Panthers hier in Düsseldorf, genauso wie in Berlin. Und damals waren es legendäre Spiele, auch Motzkus gegen Motzkus damals noch. Und ja, da war genau. Ich bei Panthern, Motzkus gegen Romo, was natürlich auch super spannend war. Und also ich finde diese Oldschool-Geschichten wahnsinnig spannend. Also für mich ist das immer auch so ein kleiner Trip in die Vergangenheit. Ich kann mich noch erinnern, wie die Berlin Panther wirklich auf einem Acker gespielt haben, der nicht mit einem, da würde keine Kreisklasse B-Mannschaft drauf auflaufen. Die standen teilweise wirklich bis zu den Knöcheln im Matsch. Also das war Wahnsinn. Auch hier bei den Panthern. Und gut, die NFL Europe, dass Roman da wirklich viel getan hat, ist gut. Zu NFL Europe werde ich mal irgendwann demnächst mal was schreiben, weil da habe ich auch noch ganz viel Nachholbedarf. Wenn du was schreiben willst, du hast hier einen Kontakt, ne? Aber das mit dem Acker ist ja auch so ein Ding, ne? Der Enthusiasmus, den du haben musst, professionell oder semi-professionell Sport betreibst, ne? Und du gehst dann auf so einen Acker, wo du eher aussehen würdest, als was ausspielen zu wollen, und das dann eben dahin hinlegst und eben deine Leistungen abrufst, das hat auch echt viel mit Wollen zu tun. Das ist eben so eine Sache, die da auch vorkommt. Das Thema Motzkus und Motzkus oder Motzkus gegen Motzkus ist auch was immer wieder in dem Buch vorkommt. Und wo man ist sich ja dann eben da auch, ich meine, wenn ich das sage, hat es natürlich immer einen gewissen Werbecharakter, aber ich meine das jetzt so, er ist sich halt eben auch nicht zu schade, da Sachen zu sagen, die ihn jetzt eben nicht als glorreichen, mehrfachen deutschen Meister nur darstellen, sondern es gibt eben auch durchaus seine Rückschläge, es gab da Verletzungen, es gab Niederlagen, die ihm wehtaten. Absolut, also ich muss sagen, Roman Motzkus ist auch für mich einer der sympathischsten Leute bei RAN-NFL. Das Ding ist, und was du auch schon gesagt hast, dass momentan ja das Football generell in Deutschland noch ein bisschen in der Nische hängt und auch die deutschen Geschichten nicht so beachtet werden, dafür sind ja mittlerweile so Aktionen wie Support Your Local Team mittlerweile ganz groß. Support Your Local Team bei dir, hast du einen Verein? Ich glaube, bei euch, die Cardinals sind ja jetzt auch abgestiegen. Gehst du da auch hin? Ja, also ich kann es tatsächlich, bin ich ganz ehrlich, mittlerweile noch an einem zählen, wie häufig ich denn bei den Cardinals war. Ich bin da immer Lokalpatriot. Also ich sagte, glaube ich, vorhin schon, ich bin Rot-Weiß-Essen-Fan. Für mich war es dann auch klar, dass ich, wenn ich Football sehen will, dann erst einmal zu den Cardinals gehe, die eine unglaubliche Show da abfeuern. Also nicht nur, dass das Spiel selbst eben interessant ist, die schaffen es halt eben auch, ohne dass es jetzt irgendwie aufgesetzt amerikanisch wirkt, da das Drumherum-Programm zu machen. Hatte ja auch das große Glück, dass die Cardinals mit meinem Verlag, als ich ganz am Anfang stand, auch schon eine Veranstaltung gemacht haben. Also Roman hat quasi seinen Jungfernflug als vorlesender Autor bei dem Fanfest der Cardinals gemacht und bin mittlerweile eben an so einem Punkt, wo ich auch wirklich von mir jetzt behaupten würde, ohne ihn da einmal abgefragt zu haben, dass der Willi Ziegler, den ich sehr schätze und ich eben auch wahrscheinlich schon sowas wie Freunde sind. Einfach weil wir den Kontakt halten und uns irgendwie austauschen. War ganz tragisch, dass die Cardinals abgestiegen sind. Man muss es jetzt leider sagen, ich habe in Livestreams viel verfolgt und wie gesagt mich da ausgetauscht. Es war leider echt nicht unverdient. War am Ende immer noch knapp. Ich weiß zufälligerweise, dass auch zwischenzeitlich die Chance bestand, dass sie nicht absteigen mussten, weil jemand anders da sehr in der Schieflage war. So böse das ist, da hat man dann nochmal ein bisschen hoffen dürfen zwischenzeitlich. Die sind aber als Verein so gut aufgestellt, dass die jetzt auch nicht ins Bodenlose fallen, weil sie eben nicht mehr in der zweiten Liga sind. Und dann ist ja auf der anderen Seite eben der Kontakt zu Nils Müller da, der ja in Recklinghausen trainiert. Und da war ich jetzt eben auch schon mal bei Trainingseinheiten oder bei einem Wohltätigkeitsspiel. Die haben einen mega jungen, super sympathischen Kader. Und das Stadion ist einfach eine Wucht. Also das Stadion ist so richtig schnuckelig. Es ist ein bisschen älter, aber nicht oll. Und ich mag das ja total, wenn eben so ein Stadion auch noch einen gewissen Reiz hat. Und kriegt das Stadion quasi von außen. Ich verrate nicht mehr, also wer aus dem kommt, nettes Team sehen will, das eben jetzt auch direkt den Aufstieg geschafft hat und dann eben noch ein klasse Stadion erleben will, der soll mal zu den Recklinghausen Chargers gehen. Ja, deine Ascendia Cardinals haben auch ein neues Logo bekommen. Hast du das schon gesehen? Ja, klar. Also ich verfolge da auch viel. Also ich schaffe es jetzt nicht immer ins Stadion zu gehen. So ist es nicht. Aber ja, wir haben ein neues Logo, habe ich gesehen. Ist ganz okay. Gefällt es dir besser als das alte? Nee. Das kann ich jetzt tatsächlich nicht behaupten. Bist da eher traditionsverbunden über das alte Logo? Ja, aber oder wenn sie morgen gelben Flamingo hätten, das wäre mir irgendwie relativ. Der Name Cardinals ist traditionell. Der Vater meines Halbbruders hat sogar selbst mal für die Cardinals gespielt, wie ich jetzt irgendwie nach Jahren rausgekriegt habe. Ich finde das alles ganz cool, aber ich tick zum Beispiel so nicht. Also mir ist das alles völlig egal. Ich verstehe nicht, um jetzt mal den Bogen zu euch nach Green Bay zu schlagen, warum damals die Packers irgendwie das Logo einer College-Mannschaft abgepaust und dann in grün-gelb hingestellt haben. Aber wird ja irgendwie seinen Beweggrund gehabt haben. Aber sollen sie mal machen, die Cardinals. Wenn das neue Logo ankommt, ist ja, es ist irgendwo moderner, das ist für mich auch gut. Du hast es ja eben schon angesprochen, du bist sehr bei Twitter aktiv und in der Fan-Community aktiv, auch in verschiedenen Peer-Groups und DM-Groups und machst da dein Ding. Wie wichtig ist für einen kleinen Verlag wie Randbreiten denn die Community im Internet generell? Und wie kommst du zum Beispiel jetzt an die Leute beim Kitesurfen? Wie machst du das? Wie stellst du da Kontakt zur Community her? Ich recherchiere tatsächlich sehr viel. Also das auch in so einem Ausmaß, wo ich sagen muss, es ist ganz spannend, dass ich jetzt viele Kontakte irgendwie habe, die sich vielleicht für mich im Verlag nicht lohnen, wo ich dann aber eben Journalisten oder Bekannten, die irgendwie in Kontakt suchen, tatsächlich schon helfen konnte. Es ist natürlich für mich auch so ein bisschen, ich muss jetzt Trüffelschwein spielen, ne? Also ich möchte halt an viele unterschiedliche Communities ran. Ich persönlich bin jetzt nicht so, dass mich hier Land auf, Land ab jeder Vereinspräsident kennt, um mir da irgendeinen Spieler oder sein eigenes Thema zu vermitteln. Und ich spreche die Leute ganz bewusst an. Also ich habe vorhin ja eingangs, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich Akquise betreibe, also meine Autoren bislang immer direkt angesprochen habe. Das ist viel tatsächlich über Twitter passiert und waren immer die ergiebigsten Kontakte. Ich habe aber auch jetzt bestimmt schon 200 Akquise-E-Mails rausgeschickt und sage halt eben, ich habe sie entdeckt. Ich glaube, sie könnten ein Thema sein, über das es sich lohnt, was zu veröffentlichen. Schreiben Sie doch beispielsweise darüber. Warum sollen Sie es bei mir veröffentlichen? Und was kann eben für uns beide da für einen Synergieeffekt entstehen? Die Community, wenn wir das jetzt einmal auf Football oder auf Run NFL beschränken zum jetzigen Zeitpunkt, hilft mir halt gut, meine Sachen zu verteilen. Also wenn du ein interessantes Angebot hast, wenn du halt eben sagen kannst, hier, Roman Motzkus tippt die Spiele, Nils Müller erzählt was über seinen Coaching-Stuff, lustige Insider-Informationen oder es halt, so einfach es ja ist, zum richtigen Zeitpunkt unter dem richtigen Hashtag zu posten, dann erreichst du ja unglaublich viele Leute. Wenn du dann eben auch noch einen vernünftigen Austausch mit denen pflegst, kannst du eben dadurch, dass, jetzt benutze ich ein ganz böses Wort, du Influencer hast, die wohlgesonnen sind, eben auch Leute erreichen. Also ich bin da Lippokrates, ich bin dem Arbeitskollegen, ich bin da Jolene einfach für jeden Retweet, den sie da geteilt haben, dankbar oder für die Footballerei, die auf Facebook dann Sachen zur Kutsche geteilt haben. Also die Community ist für mich ganz wichtig, zum einen eben, um zu erkennen, was gibt es denn für Themen, wo kannst du die Leute abholen, aber eben natürlich auch, um eine gewisse Bekanntheit zu erreichen. So Auswertungen, die du auf Facebook und Twitter eben machen kannst, den kann ich schon ablesen, dass meine Verkaufszahlen oder die Aufrufzahlen meiner Produkte dann eben super ansprangen, wenn das Ganze rumgereicht wurde. Du fragtest nach dem Kitesurfer, das ist eigentlich tatsächlich eine sehr lustige Geschichte. Der Kitesurfer wurde mir über denselben Kontakt zugeführt wie Alex von Kutzkowski. Da war einer der ersten Menschen, die ich für mich als Autoren gefunden habe, wo ich sagte, ich möchte unbedingt, dass der bei mir ein Buch schreiben soll, ist mittlerweile auch schon ein lieber Freund geworden und jemand, der mir auch super hilft, wenn ich mal Fragen habe, wie kann ich auf Facebook was möglichst medienwirksam veröffentlichen, aber er traut sich selbst noch nicht zu schreiben. Er sagte aber eben, hey, wenn du doch jetzt schon den Roman Motzkus hast, kennst du da bestimmt die Footballerei. Ich sag, ja, ist ein Kumpel von mir. So hatte ich dann auf einmal einen Fuß in der Tür bei Kutsche und konnte da halt eben für mein Anliegen werben. Und der Autor über Kitesurfen ist einer der besten Freunde meines Kontaktmannes und sagte, ja, also der hat irgendwie diese Leidenschaft fürs Kitesurfen so richtig verstanden, habe ich noch nicht warum, aber der ist lustig, das könnte ja auch ein Thema sein. Und so bin ich dann mit dem ins Gespräch gekommen. Also es ist oft so, dass das eine Tür zur nächsten führt und da führte eben, ich weiß, es ist jetzt ein ganz schlechtes Beispiel, aber führt halt eine Tür tatsächlich dann eben zu zwei weiteren Möglichkeiten. Das ist doch mal eine Aussage, die wirklich positiv stimmt für die Zukunft, über was bei euch rauskommt. Ja, ich kann das auch nur hier sagen, ne? Also ich habe ganz viele Kontakte und manche davon sind spannend. Bei manchen muss man einfach sagen, es ergibt sich nicht, sei es eben aus Verlagssicht, wobei das jetzt tatsächlich noch die absolute Ausnahme ist, dass man ein Buchprojekt zusammen angeht, dass der Autor letzten Endes dann vielleicht doch sagt, ich traue es mir nicht zu oder ich habe gerade in meinem normalen Alltagsleben so viel zu tun, das passt jetzt gerade nicht rein. Aber es sind immer alle und eben auch die Fans der Packers Germany unbedingt angesprochen, wenn ihr einen Freund habt. Und sei es ist unter Wasserpolo oder Voltigierreiten. Es gibt so viele interessante Geschichten draußen. Wenn ihr jemanden habt, wo ihr sagt, der sollte schon immer mal was schreiben oder wenn ihr selbst was habt, kommt auf uns zu. Ich bin total ein netter Kerl. Mit mir kann man sich austauschen. Und dann kann man eben gucken, was tatsächlich möglich ist. Ich habe mich tierisch gefreut. Ich habe einer Schweizer Tageszeitung ein Interview geben dürfen. Das Interview war jetzt, glaube ich, keine Glanzleistung von mir. Aber ich scheine irgendwie ansatzweise sympathisch rübergekommen zu sein. Und seitdem habe ich eben wirklich interessante Kontakte auch in die Schweiz. Also kommt auf jeden Fall irgendwann demnächst noch was aus der Schweiz. Ja, also das kann ich noch nicht sagen, aber wir sind dran. Ja, die Offseason ist ja jetzt nun im vollen Gange und wir sind ja natürlich jetzt hier auch beim Thema Offseason was tun. Wie verbringst du die Zeit jetzt bis zum nächsten Kickoff? Wie hältst du dich bei Laune? Ja, also zum einen, das klingt jetzt wie eine Plattitüde, aber ich arbeite recht viel. Dann habe ich einfach große Glück, dass ich einen kleinen sechsjährigen, völlig fußballfanatischen Sohn habe, mit dem ich dann eben auch gerne mal draußen kicke. Also jetzt, wo die Zeit wieder so ein bisschen schöner wird und auch schon mal die Sonne scheint am Tag, hält er mich auf Trab. Wir haben hier bei uns im Ort einen kleinen Fußballverein. Ich bin gerade gar nicht sicher, ob sechste Liga oder siebte. Da gehen wir nach Möglichkeit, jetzt wo das Wetter wieder stabil ist und die Saison losgeht, jeden Sonntag dann auch zum Spiel, wenn sie denn da sind. Und dann sitzen wir da unter 100, 120 Zuschauern, sind immer die einzigen mit einem Fanschal und hab dann da eben diesen kleinen Sohn neben mir sitzen, der auch echt zweimal 90 Minuten völlig konzentriert das Spiel verfolgt und anscheinend in seinem Vater so ein schlechtes Beispiel gekriegt hat, dass er auch schon so Sachen sagen kann wie, warum passt der nicht? Das war kein Foul. Und wenn das aus dem Mund von so einem Abgebrochenen kommt, ist das schon immer sehr lustig. Also ich glaube, mein Sohn hat jetzt schon so seinen kleinen Fanclub da unter den älteren Damen, die auch kommen. ansonsten bin ich eben dabei, die kommenden zwei Bücher vorzubereiten, bin immer auf der Suche nach weiteren Sachen, aber das Thema hatten wir ja schon. Es gibt einen, ich nenne es jetzt mal Verein, in dem ich mich seit einiger Zeit engagiere und ich jetzt in meinen Ort hier Anfang des Jahres den Vorsitz übernommen habe und jetzt einfach, weil es so neu ist, noch eine Menge zu tun. Also so zum Sport machen selbst komme ich jetzt gerade so gar nicht, es sei denn, ich spiele dann eben mit meinem Sohn Fußball oder gehe Fußball gucken. Wintersport reizt mich gar nicht, also ich kann jetzt gerade nicht die ganze Zeit ARD oder ZDF gucken, das ist so überhaupt nicht meins. Aber ich bin so ein völliger Fußball-Junkie. Also wenn jetzt im MDR Lok Leipzig gegen FC Plauen spielt und ich habe gerade nichts zu tun, dann gucke ich das auch und bin auch echt gut unterhalten dabei, weil ich halt eben Fußball auch bis zum bitteren Ende und ohne Sättigungsgefühl konsumieren kann. Also ja. Bei uns, die User sind ja momentan da auch schwer im Football-Entzug, sind die Jungs, ja. Und ja, die vor Mädels, allem du, Alex. Ja, ich finde das schlimm momentan. Also es ist ja nicht mehr lange bis zum Combine. Ich weiß aus gut informierter Quelle, dass jetzt demnächst auch die deutschen Medien anfangen werden, über die Prospects zu berichten. Dann gibt's hier ein Highlight-Video, dann gibt's da ein Highlight-Video. Dann wird wieder irgendeiner durch eine Gasmaske was rauchen. Der nächste wird aus der Toilette saufen. Also es kommen ja jetzt auch wieder dann spannende Geschichten, die einen da versorgen. Also Packers-Fans da draußen, es geht irgendwie ja auch bald schon wieder los, auch wenn es natürlich dann lange dauert, bis im Fernsehen wieder so ein richtiges Spiel läuft. Aber ich glaube, das sagte Alex vorhin richtigerweise, es geht ja jetzt hier in Deutschland los. Und das Niveau ist nicht so schlecht, dass man sich nicht angucken kann, ganz im Gegenteil, das ist echt gut. Man kann es teilweise sogar ein bisschen besser nachvollziehen und die Stimmung im Stadion, selbst wenn da 80 Leute sitzen, ist irgendwie cooler, als wenn du alleine halt zuguckst, wie da im Stadion sich jetzt 120.000 das Spiel reinpfeifen. Also seid tapfer, aber traut euch nach draußen an die frische Luft und guckt euch mal ein deutsches Spiel an. Das ist schon sehr cool. Ja, definitiv. Ja. Von mir auch die absolute Empfehlung, bei der GFL vorbeizuschauen. Was jetzt zur GFL vielleicht interessant ist, ich glaube, Nils Müller hat es in seinem Buch geschrieben, sehr vergleichbar zum College Football. Die GFL spielt auch nach College-Regeln. Das ist noch so ein bisschen was anderes. Die Catch-Rule, die in der NFL jetzt so krass diskutiert wird, ist im College ein bisschen einfacher. Ja, Gottlob. Und zum Glück damit auch in Deutschland ein bisschen einfacher. Was sind denn eure Local Heroes? Nummer 1 Essener Cardinals und dann Nummer 2 dank Nils Müller dann die Chargers. Was ist euer Team? Ach, bei mir ist das ganz einfach. Ich bin da total lokalpatriotisch im Prinzip unterwegs. Als Düsseldorfer muss man natürlich auch zu den Düsseldorf Panthers gehen. Ich habe aber auch noch gute Erinnerungen. Ich bin ja in Berlin geboren. Und ich habe halt auch noch gute Erinnerungen an die Berlin Adler, die jetzt auch wieder gegen die Panthers spielen. Das wird für mich auch wieder ein schöner Flashback werden. Ja. Und hab auch mal so zwischenzeitlich mal bei den Bulldozern in Düsseldorf vorbeigeguckt. Das ist halt wirklich ein Regionalteam, ein kleines. Und da werde ich mich auch mal auf den Plätzen rumtreiben, die Saison. Sehr löblich. Ja, also vielleicht hat es der eine oder andere schon mitbekommen, ich bin Frankfurter Bursche. Eintracht Frankfurt beim Fußball, im Football dann natürlich die aktuell Samsung Frankfurt Universe. Aber ich war auch schon als kleiner Bub damals bei der Frankfurt Galaxy zu NFL Europe Zeiten im Stadion. Ich habe zum Beispiel einmal einen Sieg über die Amsterdam Admirals gesehen. Da war ich live mit dabei. Und auch jetzt, ich habe es leider momentan noch nicht geschafft, bei den Universe vorbeizuschauen, steht aber auf jeden Fall noch auf dem Plan. Und durch die örtliche Nähe mag ich in der GFL 2 aber auch die Wiesbaden Phantoms sehr gerne. Das wird auch bei mir mal ein Projekt, die beiden Vereine mal im Stadion zu unterstützen und mal besuchen zu gehen. Ja, und wenn du zu Universe gehst, springt ja auch Volker Schenk des häufigeren darum. Kannst du bestimmt ein schönes Interview einholen oder eine Session für eure Packers. Ja, dann muss ich mal schauen, vielleicht findet sich da ja mal ein Kontakt. Ja, ich sehe das auf Twitter immer. Also irgendjemand sagt ja auch, ich krieg's nicht mehr zusammen, wie er es denn nannte, aber so das Frankfurt Galaxy Suchspiel ist eigentlich find den Schenk. Und der kann ja auch immer super nett lächeln. Also ich glaube, der freut sich auch, wird da ran an den Mann. Aber ihr macht das, finde ich, schon, ohne jetzt den Podcast kapern zu wollen, schon ganz richtig, dass ihr euch da eben auch die heimischen Teams anschaut und auch eure Leute auffordert, das zu tun. Ich muss dazu sagen, ich habe sogar das Finale in Amsterdam, damals NFL Europe, Amsterdam Admirals gegen die Frankfurt Galaxy gesehen. Ich meine, mich erinnern zu können, und das ist echt jetzt schwierig, weil ich an dem Abend doch etwas länger in Amsterdam unterwegs gewesen bin. muss ich sagen, ich glaube, Galaxy haben das Ding sogar gewonnen damals. Ich kann mich noch erinnern, es war damals Two Unlimited, eine der grandiosesten Nicht-Live-Bands, die damals das Showprogramm gemacht haben. Es war einfach fantastisch, im alten Olympiastadion in Amsterdam dieses Spiel zu sehen. Das hat schon Laune gemacht. Also, genauso wie NFL Europe damals in Barcelona beim Finale gegen die Barcelona Dragons. Das waren schon coole Zeiten in der NFL Europe. Aber ehrlich gesagt freue ich mich doch eher so auf jetzt Panthers und die ganzen deutschen Teams. Das finde ich irgendwie angenehmer als das NFL Europe-Konstrukt. Was ist denn eine Nicht-Live-Band? Ja, das war pures Playback. Ich glaube, der Sänger ist beinahe auch zweimal von der Bühne runtergefallen und hat trotzdem ohne sich zu verdrängen, das durchgezogen. Das schafft man. Okay, man merkt aber auf jeden Fall, also man hat auch in der GFL deutlich Spaß. Dazu grob die Ja. Randtermine. Am 21.04. geht es in der GFL wieder los, kurz vorm Draft. Und am 13.10.2018 ist der German Bowl angesetzt. Um so ein bisschen Bezug wieder zum Randbreitenverlag zu bekommen, der Roman Motzkus kommentiert den German Bowl. Hat er die Ja, letzten Jahre das. gemacht und soweit ich weiß, ist er auch dieses Jahr wieder am Start. Da muss ich jetzt tatsächlich sagen, ich gehe davon aus, dass das dieses Jahr ist, weil ich nichts Gegenläufiges gehört habe. Aber das kann ich jetzt nicht bestätigen. Also ich kann es jetzt nicht genau sagen. Also ich gehe auch davon aus, weil das ja schon längere Jahre macht und dass er auch recht gut eingespielt ist und er ja auch seine Pappenstiele und Jungs hat. Das ist, glaube ich, auch eine runde Sache. Der Randbreitenverlag hatte ja auch einen Verkaufsstand beim letztjährigen German Bowl. Nur leider hat es dann eben der Geschäftsführer des Randbreitenverlags geschafft, am Tag vorher ins Krankenhaus zu kommen, weswegen dann hinterher Roman und Alex von Kutzkowski den Stand alleine betreuen mussten. Aber sowas haben wir natürlich auch auf dem Schirm. Ja, Ja. da ist nur zu erinnern, die meisten Zuhörer werden Moritz Böhringer noch kennen vom Draft. Auch wenn er bei den ungeliebten Vikings gelandet ist, ist es ja trotzdem ein deutscher Hero in Anführungszeichen. Und seine ehemaligen Schwäbischall Unicorns haben jetzt auch den letzten German Bowl gewonnen. Wenn ich mich richtig erinnere, müsste es ein 14 zu 13 gegen die Braunschweig Lions gewesen sein. Es war ein dreckiger Sieg, aber er war großartig. Ja, das Spiel war super. Also nicht nur, dass es eben super unterhalten war, man hatte ja von vorne bis hinten auch echt Mitleid mit dem Stecker, der sich ja, glaube ich, alles abgefroren hat, außer seinem wichtigsten Teil, weil das Wetter ja auch echt unglücklich war. Und ich habe hinterher mit Leuten gesprochen, die im Stadion waren. Es regnete ja nicht von oben, es regnete von links. Also es machte eine perfekte Sportatmosphäre, nur selbst da sein wollte man wahrscheinlich nicht unbedingt. Ja, ich habe es auch nur im Fernsehen verfolgt und war eigentlich auch schwer begeistert von diesem Spiel. Es war wirklich alles dabei. Ich habe teilweise echt gedacht, so habe ich wirklich lange nicht mehr bei einem Footballspiel mitgefiebert, außer bei den Packers jedes Mal diese Saison, was wenn Handley irgendwo unterwegs war. Aber es hatte schon was. Also es hat tierischen Spaß gemacht und ich denke mal, wenn unsere Zuhörer sich wirklich dazu bewegen, in die Stadien zu gehen oder auf die Plätze zu gehen, ihr werdet schon euren Spaß kriegen. Also Football ist es auf jeden Fall und er macht einen Heidenspaß. Okay, dann haben wir jetzt ja massenhaft schon über die GFL und ähnliches gequatscht. Wollen wir nochmal schauen, was gibt es denn sonst in der Offseason noch zu tun? Neben natürlich dem Fußball oder anderen Sportarten, über die wir auch schon geredet haben, Kitesurfen unter anderem, gibt es auch im Football noch interessante Dinge. Die GFL, wie gesagt, dann am 28.03. startet die Spring League Football. Ist jetzt nicht unbedingt der hochqualitativste Football, aber wer Johnny Football mal wieder Football spielen sehen will, der kann da reinschalten. Der hat gesagt, er würde daran teilnehmen. Und Gerüchte munkeln, man könnte eventuell auch Colin Kaepernick mal wieder Football spielen sehen. Ja, also ich glaube, die Spring League ist wirklich so ein Schaulaufen von ehemaligen Superstars und abgehalfterten Veteranen und auch ein paar jungen Jungs, Free Agents, die jetzt zeigen wollen, jetzt, ich muss irgendwo unterkommen, not for long, ist das Thema der NFL. Ich denke mal, ein netter Zeitvertreib, aber mehr für mich nicht. Wo ich mein Hauptaugenmerk drauf lege, ist dieses Jahr wirklich tatsächlich die Sache mit dem Combine und mit den Drafts, da bin ich echt gespannt drauf, weil die Combines habe ich die letzten Jahre nie so wirklich auf dem Schirm gehabt. Ich habe jetzt mal die Tapes der letzten Jahre angeguckt und was da teilweise gefordert wird, ist schon scheiße hart. Ja, um da mal die Randdaten so ein bisschen durchzugehen. Ihr findet auf jeden Fall einen Off-Season-Plan auch auf unserer Website, auf packerfans.de. Aber natürlich auch mal grob die Daten hier zusammengefasst. Seit mittlerweile 3 Tagen von unserer Aufnahme jetzt, seit dem 20., glaube ich, sind die Franchise-Tags offen. Die gehen noch bis zum 6.3. ist die Franchise-Tag-Time. Am 27.2. bis zum 5.3. ist der Combine. dieses Jahr. Am 14.3. startet die Free Agency. Das wird dieses Jahr vor allem für die Packers-Fans sehr, sehr interessant. Mit dem neuen General Manager Brian Gutekunst. Was passiert in der Offseason? Haben wir dieses Jahr mal ein bisschen mehr Bewegung? Ted Thompson hatte ja in seinem letzten Jahr ungewöhnlich viel Offseason-Bewegung gehabt und trotzdem noch sehr wenig. Und natürlich dann vom 26. bis zum 28. April der Draft. Und ebenfalls irgendwann Ende April kommt auch der Spielplan für die nächste Saison raus, die genaue Datierung. Das wollte ich auch gerade alles genauso sagen. Danke. Haha, da ist der Nick immer ganz weit vorne mit Daten. Also ich denke mal, die Free Agency wird für uns halt wirklich sehr spannend, weil wirklich einige Verträge in der nächsten Zeit auslaufen, in den nächsten auch noch was passieren wird. War ja jetzt schon wirklich überall schon mal so irgendwo ein Gespräch, dass so der Big Deal noch wartet von Rodgers. Der soll wohl auch dieses Frühjahr noch rumgehen, da wird es auch nochmal spannend. Wenn man sieht, wer momentan alles bei den Packers im Gespräch ist, da sind ja wirklich, ob jetzt Butler, habe ich jetzt gerade im Hinterkopf, der schon irgendwie als nächster Packers-Spieler gefeiert wird von einigen Fanpages aus den USA. Da wird halt natürlich momentan auch ziemlich viel, ich nenne sie immer ganz gerne Nebelkerzen, werden da gezündet. Einmal, um wahrscheinlich den Marktwert der Spieler hochzutreiben. Zum anderen aber auch, weil es bestimmt jetzt auch, weil die Spieler ja auch irgendwo unterkommen wollen, wo sie vielleicht sicher sind, dass sie spielen. Wie ist denn euer Cap-Space? Also was könnt ihr denn für Bäume ausreißen? Ich glaube, momentan müssten wir 19 Millionen übrig haben im Cap-Space, wenn ich mich richtig erinnere. Also so ein 20stel von dem, was die Browns haben. Genau, also deutlich weniger als die Browns, aber trotzdem noch Cap-Space, um doch ordentlich was zu bewegen. Außerdem steht immer noch im Raum ein Restructure von den Verträgen von Nelson und Cobb, beziehungsweise möglicherweise sogar eine Entlassung, wobei ich da jetzt nicht dran glaube. Aber also zu dem Capspace kommt auch noch Möglichkeit dazu, mehr Capspace zu schaffen. Also wir haben da doch durchaus Möglichkeiten, dieses Jahr was zu machen. Ja, und unsere User sind ja momentan auch ganz, ganz heiß dabei zu diskutieren, was sie während der Offseason machen. Ich habe da wirklich teilweise glorreiche Ideen gesehen. Zum einen unser lieber Sigi, der ganz klar gesagt hat, er hat sich jetzt vorgenommen, für die Offseason ein Kind zu zeugen. Naja, kann man machen. Wäre das für euch auch eine Alternative? Ach, das hat bei mir noch Zeit in meinen jungen Jahren. Kinder zeugen immer. Ja, ich bin da raus, ich habe 3 davon. Ich mache das nicht mehr. Um nochmal den Schlag zur NFL zu machen. Jetzt gerade Franchise Tag. Du hattest schon mal angesprochen. Ja, heute hatte ich da was. Genau, in deiner Kolumne habe ich was gelesen. Glaubst du, wir benutzen den Franchise Tag? Wenn ja, an wem? Nein. Nein, wofür? Es ist niemand da, den wir wirklich taggen könnten, der es wert wäre, dass man ihn aus Versehen halten könnte. Genau, also dem kann ich mich voll anschließen. Der Einzige, wo es diskutabel ist, ist Burnett. Aber auch da denke ich, ich glaube, 12 Millionen müsste er garantiert bekommen, wenn wir ihn Franchise taggen. Ist viel zu viel für das, was er leistet. Dann können wir Handley auch direkt einen 20 Millionen Vertrag geben, das wäre genauso sinnvoll. Aber da habe ich ja eine großartige Idee vorgeschlagen. Wir könnten ihn ja versuchen, als Model zu Wrigley's oder Hubba Bubba zu traden. Ja, vielleicht kriegen wir ein paar Werbeverträge, um ein bisschen sein Gehalt aufzufüllen. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Klappt in anderen Städten in Neuengland sehr gut. Ja, genau, der Brady hat da ja seinen Spaß mit den Verträgen, aber da werden wir mal schauen. Ist ja auch gerade Rodgers und Vertrag und allgemein Quarterback-Verträge sind momentan heiß gehandelt. Aber ich denke, dazu werden wir uns in einem späteren Podcast nochmal weiter mit beschäftigen. Absolut. Ja, was auf jeden Fall meine Off-Season-Empfehlung noch ist, es gibt diverse Filme oder auch Dokus über die NFL. Einmal zu nennen, All or Nothing ist wahrscheinlich die bekannteste mit den Cardinals und den Rams aus den letzten beiden Saisons und eventuell jetzt aus der jetzigen Saison, die jetzt vorbei ist, kriegen wir ja auch noch ein Team. Das ist noch nicht so bekannt, was passiert. Ob's überhaupt nicht eine neue Staffel gibt, hast du schon was gehört? Ja, also es wird halt von allen vermutet, dass es eine neue Staffel gibt. Und es gibt auch, ich habe auch Vermutungen gelesen, zu welchem Team, aber es ist meines Wissens nach noch kein offizielles Statement, auch nur da, dass es überhaupt was gibt. Aber auf jeden Fall, ich dachte, die Leute grenzen bislang immer nur ein, wer es werden kann. Ja, genau. Relativ klare Regelung. Aber wäre ja irre, wenn sie den Erfolg nicht fortführen würden. Also dann müssten sich ja alle Teams irgendwie mit Gewalt gegen wehren, dass sie es nicht wollen, damit es dazu nicht zustande kommt. Naja, es gibt Teams, die es nicht wollen. Genau, es gibt viele Teams, die es dagegen wehren, gerade wenn wir jetzt mal die Patriots angesprochen haben. Die werden sich wohl kaum irgendwie jemanden holen, der ihnen alles überwacht und alles abfilmt. Gerade bei Belichick wissen wir ja, der bewegt sich auch gerne mal am Rande der Legalität. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Aber da gibt es da aber auch nichts zu sagen. Das überlasse ich anderen da, wie Belichick und die Patriots fürs Cheaten anzuprangern. Aber zum Beispiel das, oder auch, also ich kann mir auch vorstellen, dass Mike McCarthy ist auch nicht so der Medienfreund unbedingt, der wird sich auch nicht drum reißen, ein Kamerateam die ganze Saison bei sich mitrennen zu haben. Und so sehen es auch viele andere Teams. Also es ist vor allem für Teams interessant, wie jetzt die Rams zum Beispiel im letzten Jahr, die jetzt nicht unbedingt die bekanntesten sind, die haben jetzt mit dem Umzug der Franchise sowieso einen riesigen Schritt gemacht. Und mit All or Nothing haben sie natürlich eine riesige Fanbase gewonnen. Ich habe schon von vielen gehört, die Rams vor allem deshalb mögen, weil sie halt bei All or Nothing gesehen haben und da einfach total sympathisch fanden. Ja, der Nils zum Beispiel, hatte ich jetzt am Sonntag letzte Woche im Interview, der halt auch wirklich über All or Nothing an sein Fansein gekommen ist, an sein Team. Genau, für alle, die es noch nicht gelesen haben, absolute Empfehlung des Interview mit Nils von Fumble. Nils selbst ist auch eine absolute Empfehlung. Ja, der Mann ist das natürlich auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe wirklich ein super angenehmes Gespräch mit ihm. Es war echt spaßig, wir hatten echt lustig, auch danach noch viel geschrieben. Absolut netter Kerl. Also da muss ich auch nochmal Danke sagen. Das ging eigentlich wirklich Stolper. Ich hatte wirklich irgendwie gar keinen Plan am Anfang. Und dass es dann so cool wurde, lag wirklich auch an ihm und an seiner lockeren Art. Das hat echt Spaß gemacht. Kann ich ja damit angeben, ich war ja einmal zu Gast in seinem herrschaftlichen Anwesen und wir haben getrunken. Da hat er noch einen Kasten Bier von mir geschenkt gekriegt. Habe ich hier jetzt endlich mal die Gelegenheit, bei zwei Leuten damit anzugeben. Also was ich aber noch zu diesen Dokus sagen möchte, also besonders diese Geschichte wie letztes Jahr bei den Bucks, es ist natürlich auch ein Risiko, wenn du wirklich die komplette Preseason und die kompletten Trainingslager über ein Kamerateam, und die NFL verlangt ja wirklich auch dann, dass die wirklich überall dabei sind. Also du hast dann nicht mehr wirklich die Möglichkeit zu sagen, so, jetzt mach dir mal die Kamera aus. Wir müssen hier jetzt gerade Tacheles reden. Das wird mit aufgenommen. Und ich glaube nicht, dass die Teams großes Mitspracherecht haben, wenn das Ding nachher dann zusammengeschnitten wird. Nee, ich glaube auch nicht. Und gerade da ist halt das, was viele Teams so ein bisschen abschreckt. Genau. Also ich hätte als Trainer da auch keinen Bock drauf. Sind wir mal ehrlich. Also, oder das kennt man ja selber. Man möchte ja nicht wirklich immer in allen Lebenslagen irgendeine Kamera am Arsch kleben haben. Außer man heißt Kim Kardashian oder ähnliches. Oder die Osbournes damals. Es ist wirklich so, dass da wirklich knallhart draufgehalten wird. Und das ist ja auch, das ist wirklich das Problem, dass da wirklich einige Teams sagen und auch einige Trainer, ey, ich lasse mir nicht in die Karten gucken. Ich will doch nicht, dass mir wirklich schon irgendein Hannes danach das Tape klaut, wenn ich Pech habe. Und irgendwie, das landet auf einmal aus Versehen bei XY beim dunklen Lord in der Kaffeekasse oder sowas. Also zunächst einmal wehre ich mich dagegen, dass irgendein Hannes hier als Beleidigung genommen wird in einem Gespräch mit mir. Aber zum anderen, ich frage mich ja bei diesen Dokus, wie viel von dem wirklich inhaltlichen Arbeit kommt denn da eigentlich an? Also ich meine, wenn die Kamera auf dich hält und du redest jetzt irgendwie über dein Running-Back-System oder so, sage ich auch, bist du vielleicht selbst schuld. Also ich glaube, die Kamerazeiten kannst du dann auch ja irgendwie einteilen. Das macht die NFL. Das habe ich, das hatte damals bei dem, als die bei Run NFL lief, hatte das, meine ich, Coach Azume gesagt damals, der dann sagte, die NFL entscheidet, welche Bilder genommen werden und welche nicht. Die halten komplett drauf. Ja, also klar, okay. Du kannst natürlich immer mal schauen, kannst dir mal hier abseits der Kamera mal deinen Running Back zur Seite nehmen, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, den mal eine Runde zusammenzustauchen oder so. Aber du musst halt viel um die Kamera drumherum arbeiten, wenn du es nicht auf Tape haben willst. Und das ist, glaube ich, was viele stört. Aber gut, Ja. um weiter zu den Filmempfehlungen nochmal zu kommen. Auch eine Dokumentation, sehr interessant, ist Last Chance U. Ging über zwei Saisons, glaube ich. Eine Dokumentation über ein College-Team, die so ein bisschen die Ausreißer, sage ich mal, die sich jetzt aus irgendwelchen Gründen bei ihren Teams rausgeflogen sind. Seien es Disziplinarmaßnahmen gewesen oder Probleme mit dem Gesetz. Die haben sie so ein bisschen aufgesammelt, haben versucht, ein Football-Team zusammenzustellen, die nochmal in der Schule zu verbessern, dass die ihre Noten mit ihren Noten hinterherkommen, aber auch, dass die sozial so ein bisschen besser reinpassen. Und da zum Beispiel dabei war auch LeGarrette Blount, der jetzt schon zum zweiten Mal mit den Eagles nach dem Sieg letztes das Jahr davor mit den Patriots jetzt schon zum zweiten Mal den Super Bowl gewonnen hat. Definitiv eine Empfehlung. Ja, die kannte ich auch noch nicht, da werde ich auch mal reingucken. Filme, Football-Filme als solches sind ja eh immer spannend, Dokus, wo ich auch mal wieder ganz gerne drauf verweise, sind die Tapes aus den College-Ligen. Das hatte auch der Lausi bei uns aus der Community angesprochen, er guckt halt momentan alte viel College-Football, was ich auch eine gute Alternative finde, um einfach auch mal zu gucken, wer kommt in der nächsten Zeit. Ich habe dieses Jahr das erste Mal angefangen, wegen dir, Nick, und wegen Febu besonders, wegen Felix, Tapes aus dem College vor den Drafts zu gucken, was sonst auch nicht so mein Ding ist. Aber es ist durchaus echt spannend zu sehen, wie die Spieler sich entwickelt haben über 2 oder 3 Jahre. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da momentan bin ich auch viel im Scouten drinne, schaue viel College-Tapes von den aktuellen Draft-Prospects. Hab schon oft gesagt, Davenport ist so mein Liebling, den ich bisher so rausgefunden habe an Defensive Ends bzw. Outside Linebackern, wie er bei uns spielen würde. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also mir College-Tapes anzugucken und die Spieler zu scouten, macht unglaublich Laune und ist bei mir absolut meine Empfehlung Nummer 1 in der Offseason, sich das anzuschauen und da mal zu schauen, was für Spieler sind eigentlich im Draft da. Und da werde ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich dieses Jahr das erste Mal dazu hinreißen lassen, Fantasy-Football zu spielen für diese Saison, also für die nächste Saison. Da werde ich dann auch gucken müssen, da werde ich mir wahrscheinlich auch bei Nick und bei Felix noch ein paar Tipps holen, wie man da so draften könnte. Weil von Fantasy-Football habe ich bis jetzt auch keine Ahnung. Ich arbeite mich da wirklich gerade rein. Ich lese gerade Blogs. Ich gucke beim Huddle, ich gucke bei den Jungs von Stoned Luck, bin ich am Gucken, mit denen ich übrigens auch noch in so einem Mocking-Draft-Spielchen spiele. Und ich hoffe, die beiden Ösis bescheißen nicht. Lieben Gruß nochmal nach Österreich. Ja. Also, wen ich euch sehr ans Herz legen kann, auch was Fantasy-Football angeht, weil es halt eben, wie ich finde, schaffen, sehr charmant zu machen, auch mit einem Realitätsbezug, sind die Backfield Boys. Auf jeden Fall. Und da muss ich einfach sagen, der beste Tipp, den ich für Fantasy Football von den Backfield Boys empfangen an dich weitergeben würde, Alex, wäre, wenn es nicht weißt, achte auf dein Bauchgefühl. Nachdem ich mich auf mein erstes Fantasy Football echt lange vorbereitet habe, als völliger Idiot, bin ich dann in einer 12er-Liga auch beim ersten Mal 12er geworden. Nachdem ich jetzt sehr viel nach Bauchgefühl gemacht habe, bin ich im zweiten Jahr in der vor den Finals 2er gewesen. Kein Mensch wusste, warum, ich auch nicht. Nur danach quasi in den Finalrunden bin ich dann sehr klar gescheitert. Aber wenn es nicht weißt, dann hör auf deinen Bauch. So habe ich die komplette Run-NFL-Fantasy-Liga gespielt und ich habe wirklich am Anfang auch fürchterlich geguckt und gemacht und getan, habe auch wirklich jedes Mal voll daneben gelegen und bin froh gewesen, wenn ich irgendwo die 100 Punkte angekratzt habe. Meistens waren es lächerliche 60 oder 70 Punkte. Und nachdem ich dann wirklich nur noch so nach, naja, drückst du mal drauf, das hört sich heute gut an, da könnte was gehen. Leider Gottes habe ich da auch öfters mal das Kriterium Quarterback spielt gegen die Browns genommen. Sorry. Aber ich muss sagen, ich habe danach dann wirklich aufgeholt und bin also für mich erschreckenderweise noch unter die Top 8000 bei Run NFL und bei Green Bay war ich nachher wirklich dann noch so unter den letzten 500. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, bei mir war es witzigerweise so, ich habe mal abgesehen von dem ganzen Fantasy Football für mich auch die Spiele getippt, einfach mich mal vor der Saison hingesetzt, habe alle Spiele durchgetippt mal geschaut, okay, wer kommt da in die Playoffs und auch die Playoffs durchgetippt. Ich habe an den ersten 3 Spieltagen 5 Spiele falsch getippt und am 4. Spieltag 9 Spiele falsch getippt. Also ich habe die ersten 3 Spieltage richtig gut mitgemacht und danach richtig reingehauen und das zog sich dann sowohl im Fantasy-Football als auch in meinen Tipps durch die komplette Saison. War ja, aber die Saison war auch chaotisch. War definitiv lustig und mit jeder Verletzung habe ich mehr geweint, weil mehr meine Favoriten in meinen Tipps nach hinten weggefallen sind. Ich hatte zum Beispiel Deshaun Watson und die Texans sehr, sehr hoch angesetzt, aber natürlich auch unsere Packers hatte ich eindeutig in den Playoffs und hatte sie sogar im Super Bowl gesehen. Aber naja, was will man machen? Ja, ich hatte tierisch Spaß. Ich hab die Saints als Defense gedraftet und alle so, mein Gott. Das konnte keiner nachvollziehen. Ich wiederum konnte nicht, wo irgendwie der Schockmoment war. Und als zweite Defense hatte ich, wenn ich mich richtig erinnere, die Vikings. Und dann auch halt auch immer in ganz niedrigen Draft-Positions quasi gezogen. Und das war mein großes Glück. Also ich glaube, die Defense der Saints hat mehr Punkte reingeholt als mancher Running Back von mir. Manchmal ist es einfach so ein Stück weit Glück. Ne? Ja, Fantasy-Football also ist teilweise wirklich, besonders letzte Saison, sind wir doch mal ehrlich, da waren teilweise Spiele dabei, da hat keine Sau dran geglaubt. Ich habe zum Beispiel nicht damit gerechnet, dass die Vikings wirklich so durchstarten. Also ich habe mit dem ganzen Quarterback-Chaos, ich war auch nicht von Keenum wirklich überzeugt. Ich hätte es ihnen auch nicht gegönnt, sage ich ganz ehrlich. Also da bin ich dann wirklich durch und durch Packers-Fan. Ich gönne es denen ums Verrecken nicht. Aber ansonsten muss man sagen, die Saison war total chaotisch teilweise. Da konntest du teilweise auch nur mit Luck-Shots und Luck-Tipps irgendwo noch was rausholen. Also, ja, aber um Tobias Krause von den Backfield Boys zu zitieren, die NFL muss gescriptet sein. manches kannst du dir sonst nicht anders erklären. Naja, ja, weil wir hatten den Leonard Scholz in der Run-NFL-Community, der hat schon vor der Saison gesagt, die Eagles, meine Eagles, die machen es dieses Jahr. Da wurde auch ziemlich gefeiert für. Ja, und wie ist es geendet? Er musste jetzt mit einem Hasenkostüm über die Reeperbahn laufen. Wie war das? Irgendwie ja, sowas. Da war ja. Was. Ja, um nochmal, wir waren ja gerade bei einer chaotischen Saison. Chaotischer Draft. Der Film Draft Day. Auch mit den Browns zu tun gehabt. Johannes, kennst du den? Nee, ehrlich gesagt, ich weiß, dass es den gibt, aber gesehen habe ich ihn. Kennst du nicht? Ist von mir eine absolute Empfehlung, auch für die Offseason, wer den noch nicht kennt. Draft Day, Sonny Weaver, der wohl beste fiktive General Manager der Cleveland Browns. Auf jeden Fall interessant, auch einfach zum Draft mal zu sehen, wie läuft das ab. Natürlich ist das viel gespielt und auch der Ablauf von dem Film ist sehr künstlich. Aber es macht Spaß und ist interessant, sich mal anzuschauen. Oder auch aktuell großes Thema, der Film Concussion oder auf Deutsch Erschütternde Wahrheit ist eine absolute Empfehlung, sich den in der Offseason mal anzuschauen. Hast du den schon gesehen? Habe ich gesehen, ja. Wie kommt man da ran? Concussion dürfte, ohne jetzt groß Werbung zu machen zu wollen, man kann überall schauen auf Netflix, Prime, whatever. Concussion müsste momentan bei Netflix zu finden sein, glaube ich. Alternativ von mir auch eine absolute Empfehlung. Helden aus der zweiten Reihe ist ein super lustiger Film, hat jetzt weniger informativ zur NFL, aber macht auf jeden Fall Spaß anzugucken. Ja, ich gucke mir zur Vorbereitung mal Waterboy an. Das ist so auf dem Level, wo ich es dann auch verstehe. Oh ja, Waterboy oder auch. Was ich zum Beispiel, Waterboy fand ich großartig. Und was ich toll fand, dass kurz vor dem Super Bowl nochmal Blindside lief, den ich auch super interessant finde, besonders wegen der Story. Stimmt, den habe ich natürlich komplett vergessen mit Michael Oher. Ja, die Story ist Wahnsinn. Und wenn man sich überlegt, dass die Story wirklich zu, sag ich mal, 80% so lief, Hut ab. Also, das ist wirklich mal so eine American Dream Story. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Wobei Michael Oher ja momentan auch viel in der Diskussion war, weil er sich beschwert hatte, er will sich so ein bisschen davon distanzieren, weil er da wirklich als total verblödet so ein bisschen dargestellt wird, was ihm nicht so gefallen hatte. Und gerade weil er ja 2017 von den Panthers auch entlassen wurde, war er so ein bisschen in der Diskussion und hat ja auch momentan gar kein Team, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nee, der ist Free Agent und man hatte auch gemunkelt, dass auch er sich in der Spring League tummeln wird. Ach, das auch, ja. Dann ist das ja, kommen wir ja wieder zurück zu unseren Themen. Ja, also wie gesagt, es ist wirklich eine Menge los in der footballosen Zeit. Und ich habe es ja auch mal angesprochen in einem meiner Kolumnen. Off-Season-Entzugserscheinungen sind gar nicht so schlimm. Man muss sie nur in irgendeiner Form irgendwie kompensieren. Mit dem Film oder einem guten Buch, genau. Oder wie ich gehe natürlich dann wieder das grüne Auto putzen. Dann kommen wir auch langsam schon gegen Ende von unserem heutigen Podcast. Johannes, dir bleibt nochmal abschließend das Wort. Ich habe es ja anfangs angekündigt. Jetzt frage ich einmal zurück an euch. Wie oft habt ihr mir denn unter die Nase gerieben, dass die Green Bay Packers dieses Jahr gegen die Cleveland Browns gewonnen haben? Och, ich kann es nicht oft genug sagen. Ja, ich mache auch jetzt noch Striche, also hau was raus. Also ich würde Aber sagen, wir sind jetzt bei 8 und jetzt sage ich nochmal, die Packers haben gewonnen gegen die Browns. Und wenn ich jetzt nochmal erwähne, dass die Packers gegen die Browns gewonnen haben, sind wir bei 10. ja, also ich zähle 6. Vielleicht macht der ein Gewinnspiel raus, ich weiß es nicht, aber vielleicht habe ich es ja auch schon ausgeblendet. Also jedenfalls mein Herz schmerzt. Ich danke für die sehr lustige Runde. Auch danke, dass ihr gefragt habt und ich so ein bisschen Werbung für mich machen durfte. Ja, von mir auf jeden Fall ein ganz großes Danke an Johannes, der sich hier Zeit für uns genommen hat, mit uns zu quatschen über seine Bücher. Da von mir nochmal absolute Kaufempfehlungen, sind alle sehr interessant. In unserem Bericht auf der Website werden wir euch auf jeden Fall verlinken, wo man die zu kaufen bekommt. Und ja, wir sind gespannt, was da noch kommt und hoffen, dass da gerade an Football noch so einiges auf uns zukommt vom Randbreiten Verlag. Und damit gebe ich nochmal meine abschließenden Worte an Alex. Ja, dann da danke ich auch nochmal recht herzlich und wünsche euch noch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. In der Offseason, wir lesen uns. Ich denke auch, der Nick wird die nächste Zeit noch ein bisschen was machen Ganz und ich bestimmt. hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Diesmal dann wahrscheinlich ohne mich, weil ich dann mal in die Pause gehe und meinen anderen Kollegen das Reden überlasse. Ich schreibe dann wieder mehr. Bis zum nächsten Mal.